Hallo, hallo, hallo. The limited cross. Das begrenzte Kreuz. The cross has no limitation. Das Kreuz hat keine Begrenzungen. Sure, the cross has limitations. Sicher hat das Kreuz seine Begrenzungen. Even God has limitations. Sogar Gott hat Begrenzungen. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. What? Okay. What did you say, Daniel? Was hast du gesagt, Daniel? The cross is... God has limitations. Gott hat Begrenzungen. So look what the psalmist says. Schau, was der Psalmist sagt. Over and over again, they limited the Holy One of Israel. Immer und immer wieder begrenzten sie den Heiligen Israels. Do you know that you can place limitations on God? Weißt du, dass du Gott Begrenzungen auferlegen kannst? No, Reinhard. Nein, Reinhard. God is sovereign, he can do whatever he wants. Gott ist souverän, er kann tun, was er auch immer will. People who say that don't understand the new covenant. Menschen, die das sagen, verstehen den neuen Bund nicht. Through the new covenant, God ended a covenant, which means in simple words. Durch den neuen Bund schloss Gott einen Bund, was in einfachen Worten bedeutet. In the covenant, God committed himself to treat men in a certain way. Im Bund verpflichtete sich Gott selber, die Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu behandeln. To interact with men in a certain way. Auf eine bestimmte Art und Weise mit Menschen umzugehen. Once you are inside of this covenant, God cannot do whatever he wants anymore. Wenn du in diesem neuen Bund bist, kann Gott nicht mehr tun, was er will. Then he would be a covenant-breaking God. But the Bible tells us he's a covenant-keeping God. Dann wäre er ein Gott, der den Bund bricht. Die Bibel sagt, dass Gott ein bundestreuer Gott ist. Think about this. Denk darüber nach. You know, when you come before God one day, God cannot reject you if you believe in the new covenant. He can't. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, kann er dich nicht zurückweisen, wenn du an den neuen Bund glaubst. Das kann er nicht. Through Christ, he made this covenant. Durch Jesus Christus hat er diesen Bund gemacht. So if God now treats you according to how you work and what you do in the relationship to him. Wenn Gott dich nun behandelt, abhängig von dem, was du arbeitest und was du tust, in der Beziehung zu ihm und die Erlösung davon abhängig macht, wäre er ein Gott, der den Bund bricht. He doesn't break the covenant. Gott bricht den Bund nicht. No matter what you do, he will never break the covenant. Egal was du tust, er wird den Bund nie brechen. This has to be one of the most powerful truths written firmly on your heart. Dies muss eine der mächtigsten Wahrheiten sein, die fest verankert auf dein Herz geschrieben ist. So, why do I talk about the limited cross? Warum spreche ich über das begrenzte Kreuz? Because even though there are no limits to the cross, we can limit it in our experience. Auch wenn es keine Begrenzungen des Kreuzes gibt, können es wir in unseren Erfahrungen einschränken. When the Bible says over and over again they limited the Holy One of Israel. Wenn die Bibel immer wieder sagt, dass sie den Heiligen Israels einschränkten, it doesn't say or it doesn't mean. Bedeutet es nicht, sagt es nicht. That God now becomes weak or he is not omnipotent anymore. Dass Gott nun schwach wird und nicht mehr allmächtig ist. But it means because the way God interacts with us humans. Es bedeutet, wegen der Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen interagiert, we limit how much he can actually do in our lives or how much we can experience of him. Begrenzen wir, wie viel er tatsächlich in unserem Leben tun kann oder wie sehr wir ihn erleben können. The cross is the same. Das Kreuz ist dasselbe. How many Christians have limited the cross to this? Wie viele Christen haben das Kreuz auf Folgendes beschränkt? I'm a sinner. Ich bin ein Sünder. If I come to the cross, wenn ich zum Kreuz komme, and if I believe in the blood of Jesus, wenn ich an das Blut von Jesus glaube, that's when I will be forgiven and one day go to heaven. Dann wird mir vergeben werden und ich werde eines Tages in den Himmel kommen. If that's what you believe, wenn du das glaubst, that's what you will experience. Wirst du das erleben. You will always have what your heart believes and not what God did for you. Du wirst immer haben, was dein Herz glaubt und nicht, was Gott für dich getan hat. Let me say that again. Lass mich das noch einmal sagen. You will always have what your heart believes and not what God did for you. Du wirst immer haben, was dein Herz glaubt und nicht, was Gott für dich getan hat. Because everything that God did for us has to be appropriated by heart faith. Alles, was Gott für uns getan hat, muss mit Herzensglauben angeeignet in Besitz genommen werden. So that means what? Was bedeutet es? If your heart believes the wrong thing, you limit the cross. Wenn dein Herz die falschen Dinge glaubt, begrenzt du das Kreuz. If your heart comes to the, if you come to the cross just for forgiveness of sin and going to heaven, that's all you will have. Wenn du nur für Vergebung der Sünden und um in den Himmel zu kommen zum Kreuz kommst, ist das alles, was du haben wirst. But the cross did so much more. Das Kreuz tat so viel mehr. What else did the cross do? Was hat das Kreuz noch getan? Ah, oh, Jesus. Oh, Jesus. He did so much. Er tat so viel. And we limit it so much. Und wir begrenzen es so sehr. You know how much this hurts the heart of God? Weißt du, wie sehr dies das Herz Gottes verletzt? God gave his only begotten son, watched him suffer on the cross. Gott gab seinen einzigen Sohn, er sah zu, wie er am Kreuz litt. Even went through this time of separation where the son shouted out, my God, why have you forsaken me? God didn't respond because God actually had forsaken him. Sogar während der Trennung, als der Sohn schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Antwortete Gott nicht, weil Gott ihn tatsächlich verlassen hatte. You know, the cross was such a painful event in history. Das Kreuz war in der Geschichte so ein schmerzliches Ereignis. Imagine what God must feel like when the cross includes so many things and we only accept one aspect. Stell dir vor, wie Gott sich fühlen muss, wenn das Kreuz so viele Dinge einschließt und wir nur einen Aspekt annehmen. His body was broken so that our body can be healed. Sein Körper wurde zerschlagen, damit unser Körper geheilt werden kann. He hung naked on the cross so that we never have to suffer again shame. Er hing nackt am Kreuz, so dass wir nie wieder Scham erleiden müssen. Christians who live with shame actually despise the cross. They limit the cross. Christen, die mit Scham leben, trotzen dem Kreuz. Sie limitieren das Kreuz. If I'm in your house and you don't know that I'm there, you think you're the only one in your house. Wenn ich in deinem Haus bin und du denkst, dass ich nicht dort bin, denkst du, dass du der Einzige im Haus bist? You know what I do in my house? When I know there's nobody in my house. Weißt du, was ich in meinem Haus mache, wenn ich weiß, dass niemand da ist? When I go to the bathroom and take a shower, wenn ich ins Badezimmer gehe und dusche, I don't take my clothes with me. Nehme ich meine Kleider nicht mit. I leave them in my bedroom. Ich lasse sie im Schlafzimmer zurück. I go naked from the shower to my bedroom. I find my clothes. There's nobody there. Ich gehe nackt vom Badezimmer zum Schlafzimmer zurück. Dort sind meine Kleider. Niemand ist da. So imagine that's happening with you. Stell dir vor, dass dir das passiert. You're convinced you're the only one in your house. Du bist überzeugt, dass du alleine zu Hause bist. Walk out of your bathroom naked. Kommst nackt aus dem Badezimmer heraus. And you see me standing there. Und du siehst mich dort stehen. What's gonna happen? Was passiert? Immediately you cover your naked. Sofort bedeckst du deine Nacktheit. You don't even have to think about it. If you're a woman, you scream. Du musst nicht einmal darüber nachdenken, wenn du eine Frau bist, dann schreist du. And then you immediately cover your nakedness. Und du bedeckst sofort deine Nacktheit. It's shame. Das ist Scham. That's natural for us. Das ist für uns natürlich. Look, I'm not saying you should walk around naked everywhere. Ich sage nicht, dass du überall nackt herumgehen sollst. But think about this. Aber denk darüber nach. It is so natural for us to feel shame and embarrassment. Für uns ist es so natürlich, sich verlegen zu fühlen, sich zu schämen. We don't reach the standard that other people think we have to fulfill and we feel embarrassed. Wir erreichen den Standard nicht, von dem die Leute denken, dass wir ihn erfüllen müssen und wir schämen uns. We look in the mirror and we don't think we're as beautiful as we're supposed to be and we feel embarrassed. Wir schauen in den Spiegel und denken, dass wir nicht so schön sind, wie wir sein sollten und schämen uns. We live with the shame of the failures of our past and the sins that we've committed. Wir leben mit der Scham unserer Misserfolge aus der Vergangenheit, unserer Sünden, die wir begangen haben. You know, the Bible tells us that when Jesus was on the cross, he was naked. Die Bibel sagt uns, dass Jesus am Kreuz nackt war. They nailed his hands and they nailed his feet. Sie nagelten seine Hände fest und sie nagelten seine Füße fest. Everybody walked by and he could not do this. He could not cover his nakedness. Jeder ging vorbei und er konnte seine Nacktheit nicht bedecken. I'm gonna give you a key about the cross that you better get hold of. Ich gebe dir einen Schlüssel über das Kreuz, den du unbedingt ergreifen musst. Here is the key. Hier ist der Schlüssel. On the cross, an exchange took place. Am Kreuz fand ein Tausch statt. Everything that he took it for you, so that he could give you everything that he had. Alles, was er nahm, nahm er für dich, damit er alles geben kann, was er hat. He took your shame, so that you never have to live with shame. Er nahm deine Scham, so dass du nicht mit Scham leben musst. He took your sickness, and you can deliver. Er nahm deine Krankheit, damit du gesund leben kannst. He took all of your sin, past, present and future, that you never have to struggle with the guilt of sin. Er nahm all deine Sünden aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass du nie mit der Schuld der Sünde zu kämpfen hast. He was naked so that you can have nice clothes. Er war nackt, damit du schöne Kleidung haben kannst. He became poor so that you can become rich. Er wurde arm, damit du reich werden kannst. You know, you have to understand there was a powerful exchange that happened at the cross. Du musst verstehen, dass am Kreuz ein mächtiger Tausch stattgefunden hat. And we limit this all the time. Und wir schränken dies die ganze Zeit ein. Just my sins are forgiven, one day I go to heaven. Nur die Sünden sind vergeben, eines Tages werde ich in den Himmel kommen. from the cross. He went 3 days to Hades so that I can be seen in heaven and places with Christ Jesus. Vom Kreuz aus ging 3 Tage in den Hades, damit ich in himmlischen Orten zusammen mit Jesus sitzen kann. Think about it. Denk darüber nach. On the cross, I was co-crucified with him. Am Kreuz wurde ich mit ihm mitgekreuzigt. Co-crucified how? Mitgekreuzigt. Wie? Paul said, I've been crucified to the world. Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. What does it mean? Was bedeutet das? The world has no more control of me. I'm now from a different kingdom. Die Welt hat über mich keine Kontrolle mehr. Ich bin jetzt aus einem anderen Königreich. I'm a citizen of heaven. I'm not Austrian, I'm not Brazilian, I'm not American. I'm a citizen of heaven. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin kein Österreicher, kein Brasilianer, kein Amerikaner mehr. Ich bin Himmelsbürger. Das hat das Kreuz getan. So the passions of this world have no more power on me. Die Leidenschaften dieser Welt haben keine Macht mehr auf mich. The stimulations of this world have no more power. Die Verlockungen dieser Welt haben auf mich keine Macht mehr. The control and manipulation of this world have no more power. Die Kontrolle und Manipulation dieser Welt hat keine Macht mehr auf mich. When I was in America, I lived there for 10 years. Ich lebte 10 Jahre in Amerika. One of my great sadnesses about American Christianity is this. Eine meiner größten Traurigkeiten über das amerikanische Christentum ist diese. That it's not a crucified life that they live. Sie leben kein gekreuzigtes Leben. Neither do they live the resurrected life. Noch leben sie das Auferstehungsleben. They are so political, it's ridiculous. Sie sind so politisch, das ist so lächerlich. The evangelical Christians believe that the hand of America lies in the hands of the Republican Party. How ridiculous! Die evangelikalen Christen glauben, dass das Schicksal von Amerika in der Hand der Republikaner liegt. Wie lächerlich! That the Democrats will destroy America and the Republicans save America. Dass die Demokraten Amerika zerstören werden und die Republikaner Amerika retten werden. The hands of America lies in the church people, not in the politics. Das Schicksal von Amerika liegt in den Händen der Gemeindeleute und nicht in der Politik. That's what the cross did. Das tat das Kreuz. If we are crucified to the world, wenn wir der Welt gekreuzigt sind, that means we now have the power to be salt and light and the world does not have the power. Bedeutet es, dass wir nun die Macht haben, Salz und Licht zu sein und die Welt hat diese Macht nicht. Look, I have a very simple view about politics. Meine Ansicht über Politik ist sehr einfach. My hope is not in them. Meine Hoffnung liegt nicht darin. Everything is the same, they just put on a different dress. Alles ist das Gleiche, sie sind nur anders gekleidet. There are bad people and there are good people. Es gibt schlechte Menschen und es gibt gute Menschen. So, I don't vote for parties, I vote people. Ich wähle keine Partei, ich wähle Menschen. Which one is the least evil? Welches ist das kleinste Übel? That's the one that I will give my vote. Dem gebe ich meine Stimme. But think about this, through all of these attitudes we constantly limit the cross. Denk darüber nach, durch all diese Haltungen begrenzen wir das Kreuz. We struggle against sin. Wir kämpfen gegen die Sünde. A defiance of the cross. Und widersetzen uns dem Kreuz. Because on cross my sinful nature was destroyed. Weil am Kreuz meine sündhafte Natur zerstört wurde. When I'm tempted for sin, wenn ich zur Sünde versucht werde, I'm telling you very honestly. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich zur Sünde versucht werde, wenn ich nun versuche, diese Versuchung zu überwinden, weil ich ein guter Christ sein muss, I fail. Versage ich. Yes. I fail. Ja, ich versage. If I try to overcome sin, I sin. Wenn ich versuche, Sünde zu überwinden, dann sündige ich. I learned the secret. Ich lernte das Geheimnis. So what do you do with sin? Was machen wir mit Sünde? When you're tempted to sin, wenn du zur Sünde verleitet wirst, you look at the cross. Schaust du das Kreuz an. You say, wow, that sinful nature that drives me to sin is on the cross. I don't have to yield to this temptation. Du sagst, wow, diese sündhafte Natur, die mich zum Sündigen treibt, ist am Kreuz. Ich muss dieser Versuchung nicht nachgeben. Don't limit the cross. Schränke das Kreuz nicht ein. Study the cross. Studiere das Kreuz. Meditate on the cross. Meditiere über das Kreuz. Say Holy Spirit. Sage Heiliger Geist. Show me everything the cross did. Zeige mir alles, was das Kreuz getan hat. I don't want to limit it. Ich will es nicht begrenzen. Thank you for watching. Danke fürs Zuhören. If you liked it, tell us. Wenn es dir gefallen hat, teile es uns mit. Subscribe to our channel. Abonniere den Kanal. And communicate with us. Und kommuniziere mit uns. Share it with everybody who you think it could be worthwhile sharing. Und teile es mit allen, die du für wert hältst, es zu teilen. Thank you. Danke.